herzlich willkommen zum Uncast Episode 250. Ja, und Tim, die Android-Box am TV. Tja, was kommt davon zu? Shieldbox, Razer, Nexus Player. Tja, und was sonst noch, ja? News, natürlich auch wieder jede Menge. Ganz interessant, ein großer Spielhersteller bringt ein neues Spiel. Unfassbar. Und die Erwartungen sind hoch. Ja, vielleicht zu hoch, wer weiß. Community gibt's auch in ein paar Sachen und natürlich die App der Woche. Diesmal eigentlich gar keine App der Woche, aber dazu komme ich dann noch. Ja. Tja, das Thema... Die Android-Box am TV. Ich habe ja schon in den in einigen der letzten Uncasts in den News öfters mal darüber gesprochen. Android TV ist ja jetzt offiziell gestartet mit dem Nexus Player auch in Deutschland. Ja, und einige andere Hersteller haben auch schon angekündigt, eben solche Android-Boxen am TV zu nutzen. Was bedeutet das eigentlich? Also es ist nicht zu verwechseln mit dem Chromecast, sondern das ist eine Box, die läuft komplett mit Android. Im Prinzip ist es also ein Android-Gerät. Und dort laufen auch direkt auf der Box, nicht im Smartphone, sondern direkt da drauf Apps, Spiele und so weiter und so weiter. Und da sind natürlich die Möglichkeiten unbegrenzt, ja. Nicht ganz zu Unrecht bezeichnet man Android TV auch als Nachfolger von dem vom Google TV. Ja. Kann man durchaus sagen, nur dass da einige Fehler eben jetzt nicht mehr gemacht wurden. Da hat Google auch gelernt und den Widerstand der Filmfirmen da nicht mehr unterschätzt. Und tatsächlich ist es so, dass die Android-Boxen, also das Android-TV, um es mal jetzt deutlich zu nennen, sehr, sehr viel besser sind und sehr viel mehr Möglichkeiten bietet als diese alten Geräte. Das ist natürlich auch die Voraussetzung dafür, für die Apps, die aktuellen, denn so einfach, ganz schnell mit diesen... minimalen Leistungsdaten hier was hinzuzaubern, das ist gar nicht so einfach. Ich habe auch jetzt am Ende jetzt viel von der Themenliste nochmal den Nexus Player angesprochen oder werde ich das nochmal ansprechen. Aber zunächst mal Nvidia. Ja, Nvidia zeigt, was Sache ist. Die bringen den Shield heraus, und zwar als Box. Es gibt auch noch ein Shield Tablet und so weiter und so weiter. Aber hier dieses Shield Gerät, das an den TV, an das TV-Gerät angeschlossen wird, das wird auch explizit eben auch für Spiele ausgezeichnet geeignet sein. Dementsprechend ist natürlich auch die Leistung sehr, sehr hoch. Es kommt ein Tegra X1 Prozessor zum Tragen mit einer 256 Core Maxwell GPU mit 3 GB RAM. 3 GB für so ein Gerät ist schon ziemlich heftig. Video Features, ihr werdet es nicht glauben, 4K Ultra HD Ready, ja, 4K Playback und 4K Capture. Aha, interessant, ne? Und Audio 7.1 und 5.1 Surround, Pass-Through über HDMI, ja, und auch ein High-Resolution Audio Playback über HDMI und USB. Ja, nicht schlecht. 16 GB Speicher und natürlich auch Wireless integriert und unabdingbar für Geräte, die eine schnelle Anbindung brauchen, ja, Online-Spielen und so weiter. Gigabit Ethernet, ja, also Wi-Fi ist da nicht ausreichend, und zwei USB 3.0 Anschlüsse und ein Micro USB 2.0 Anschluss. Außerdem ist noch ein Micro SD Kartenslot vorhanden, so dass man das auch nochmal erweitern kann. Äußerst schön. Und ein Infrarot Receiver kompatibel mit der Logitech Harmony. Ja, aber da hätte ich mir ehrlich gesagt eher, oder da sage ich ehrlich gesagt, Infrarot ist tot. Ja. Android TV kommt, wie gesagt, zum Einsatz und das Ganze ist auch Google Cast ready. Das bedeutet, dass eben hier auch, komme ich auch gleich nochmal dazu, direkt von Google Geräten der Audio Stream geschickt werden kann, ja, ohne viel jetzt hier noch machen zu müssen. Ja. Nicht schlecht, also muss man ganz klar sagen, das zeigt, dass eben hier dieses Nvidia Shield ganz klar auch Richtung Spiele ausgerichtet ist. Ganz ähnliches erwartet uns, der Shield wird übrigens für $199 in die Läden kommen. Das dürfte bei uns dann 199 Euro sein. Ja. Auch Razer nimmt jetzt Vorbestellungen an für den Start am 29. April. Allerdings habe ich das jetzt noch nicht gesehen im deutschen Store, sondern nur im US-Store. Aber ich denke, das wird sich sicherlich bald geben. Auch bei Razer ist sicher, dass das Spielen im Fokus, ja, hat zwar nicht ganz so die riesigen Leistungsdaten jetzt wie da jetzt der Nvidia Shield, ja, aber es zeigt trotzdem, dass man sich dabei was gedacht hat Richtung Spiele, ganz klar, und es hat genug Power auf den Schaltkreisen, damit es eben auch nicht schon wieder nächstes Jahr veraltet ist. Er kommt mit Android 5.0, ein Qualcomm Snapdragon 805 Prozessor, Quad-Core Crite 450 CPU, 2,5 GHz pro Kern und eine Adreno 420 GPU, also auch ganz ordentlich. 2 GB RAM, etwas weniger, 16 GB Storage aber auch vorhanden. Auch hier natürlich der Gigabit Ethernet Anschluss natürlich vorhanden, Bluetooth 4.1 übrigens auch, HDMI 1.4 Ausgang, USB 3.0 Anschluss einer. Das Ganze eben mit dem HDMI-Anschluss direkt ans TV anzuschließen. Ähnelt schon mehr dem Fire TV, muss ich sagen, ja. Das Nvidia Shield sieht auch optisch ganz anders aus. Ebenfalls hier Google Cast Ready, natürlich, ja. Hier werden noch andere interessante Sachen angeboten, zum Beispiel, dass man PC-Games direkt vom PC auf diese Box streamt, um zum Beispiel am großen TV-Fernseher zu zocken. Ja, also auch ein quasi so ein Home-Streaming. Ja, und das soll ganz gut funktionieren. Jedenfalls, wenn man hier diesen Werbeaussagen glauben schenken darf. Ich kann mir das auch schon gut vorstellen. Der Controller selbst kostet sagen und schreibe 79 Euro, ganz schön happig. Der hat aber noch ein paar Zusatzfunktionen. Dazu vielleicht in einer der späteren Sendungen mal mehr darüber, da werden wir sicherlich noch einiges beleuchten, wenn es auf dem Markt ist. Das Paket selbst, also das Razer Forge TV selbst, kostet $99, ja, und das heißt schon glatt mal ein Hunderter günstiger als das von Nvidia. Dafür muss ich sagen, ist die Leistung schon sehr, sehr gut. Ein Bundle mit Controller zusammen, da sieht es natürlich anders aus. Ich glaube, beim Shield ist ein Controller mit dabei. Der Razer Forge TV Bundle, 149,99, was aber trotzdem ein Schnäppchen ist, weil ja normalerweise der Controller eben 79,99 einzeln sogar kostet. Genau. Gut, also genug Leistung für Games und mehr hat sicherlich auch dann dieser Razer. Wie gesagt, am 29. April startet der Vorverkauf in den USA und dürfte nicht mehr lang dauern, bis es auch bei uns angeboten wird, denke ich mal. Ja, ein bisschen abgeschlagen dann der Nexus Player, und da komme ich jetzt dazu. Klar, waren die ersten, ist auch jetzt schon verfügbar, für 99 Euro kann man sich den kaufen, aber muss ganz ehrlich sagen, wenn man den jetzt mit den $99 vom Razer vergleicht, da muss ich schon sagen, ich weiß nicht, was ich da, ob ich da auch nur eine Sekunde zögern werde, den Razer zu holen, ja, weil es dann doch schon ein großer Unterschied. Und das werdet ihr auch jetzt gleich hören. Nämlich mit einem 1,8 GHz Quad-Core holt man eben keinen mehr hinterm Ofen hervor. Ist ausreichend der Nexus Player für normale Anwendungen, ein paar Spielchen. Ja, kein Problem. Ja, nur wer mehr Power haben will und das auch noch in Zukunft dann das Gerät ein paar Jährchen länger haben will, ne, der kriegt mit 1 GB RAM schon heutzutage Probleme. Ja. 8 GB Storage ist auch gerade noch so hart an der Grenze, oder eigentlich schon nicht mehr an der Grenze. Es ist Zeit, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, Zeit für mindestens 16 GB. Das ist die unterste Grenze heutzutage. 32 GB sollte eigentlich selbstverständlich sein heute, integrierter Speicher. Ich verstehe es nicht. Speicher kostet fast nichts mehr und es wird einfach nicht integriert. Es ist mir unbegreiflich. Ja. Entsprechend sieht es dann halt auch aus, kein 4K-Video, sondern nur 1920x1080, was heißt nur, ja, aber ihr wisst schon, es zeigt eben, dass hier dieses Gerät für hauptsächlich ausgelegt ist für TV zu schauen. Ja. Wer spielen will oder andere speicherhungrige und rechenintensive Anwendungen nutzen will, der sollte dann doch lieber auf den Razer warten, beziehungsweise auf das Nvidia Shield. Und Google geht auch gar nicht so groß auf diese technischen Spezifikationen ein. Auch das ist ein Zeichen dafür, dass sie sagen, okay, hier, das ist ein Ding zum Fernsehen gucken. Aber ich finde es trotzdem schade, da ist wieder ein bisschen Frustfaktor. Wird es da wieder geben bei vielen Leuten, die sich das Ding holen, denken sie können jetzt hier die Games gut spielen, die auf ihrem Samsung, ja, oder HTC super gut laufen, ja, weil das diese Teile echt Power haben, viel mehr Power als dieser Nexus Player, ja, und die denken dann, die könnten diese Spiele dort auch auf dem Nexus Player benutzen, und dann gibt es Ruckelorgie, und das wird Frust bringen, das wird großen Frust bringen, ja. Naja. Müssen auch nochmal Lehrgeld dafür bezahlen, ich weiß nicht, warum man den Fehler immer wieder macht, ja. Aber immerhin für den Nexus Player gibt's jetzt das Android 5.1.1 und das ist natürlich auch ein großer Vorteil, dass der Nexus Player direkt von Google kommt. So hat man dann auch die neueste Software parat. Ja. Immer. Das ist dann, ja, Vorteil natürlich. Ist auf jeden Fall jetzt herausgekommen. Die Factory Images sind vorhanden für den Nexus Player. Ja. Cool. So soll es sein. Oder nicht? Fantastisch. Tja, um nochmal kurz auf die, oder von den Boxen jetzt wegzugehen, sind wir schon bei den News hier. 80% der Philips TV-Geräte kommen übrigens mit Android TV raus. Das heißt, wenn ihr ein TV-Gerät von Philips euch anschaffen wollt, dann braucht ihr wahrscheinlich gar keine Android-TV-Box mehr von Razer oder sonst irgendwas. Sondern das ist im TV-Gerät eingebaut, in Smart-TVs von Philips, 80% eben davon mit Android-TV integriert. Das ist ja ganz ordentlich und zeigt, dass auch Philips auf Android setzt. Die Leistungsdaten werden sicherlich auch unterschiedlich sein bei den unterschiedlichen Smart-TV-Geräten. Das ist eben jetzt ein heißes Eisen, wie viel Power geben die TV-Hersteller dann eben dem Android-TV-Teil. Da findet man sehr, sehr wenig darüber momentan. Das kann gut sein, das kann aber auch schlecht sein, denn hier hat man ja gar keine Möglichkeit, es irgendwie leicht jetzt nochmal zu wechseln. Und es ist schon wirklich nervig, wenn man ein Smart-TV hat mit integrierter Software und muss dann trotzdem, weil man eben mehr Power haben will, quasi eine Box nebendran setzen, die es selber kann. Ne? Ich habe hier zum Beispiel auch das Samsung Smart-TV. Leute, ich sage euch ganz ehrlich, ich hätte mir kein Samsung Smart-TV geholt, wenn ich gewusst hätte, wie schlimm die Software darauf ist. Die Amazon Fire TV Software ist eine Katastrophe. Die Amazon Instant Video Software. Auf dem Fire TV ist es göttlich zu benutzen, ja, und hier ist echt eine Katastrophe. Aber ich will halt wirklich diese Box nicht daran setzen, weil ich dann eben zweimal die gleiche Funktion habe. Ja, da hätte ich auch keinen Smart TV kaufen müssen. Aber echt, die Software von Samsung ist unterirdisch. Unterirdisch. Wahnsinn. Kompletter Crap. Und da kann ich eigentlich nur sagen, da kann es bei Philips eigentlich nur besser werden. Ja. Und übrigens auch bei Sony. Bei Sony werden alle Smart-TV-Geräte, die nach der CES 2015 rauskommen, alle, ja, also die war ja schon, werden mit Android TV ausgeliefert werden. Ja, das ist ein Wort. Sony setzt also voll und ganz auf Google. Und hier kann man auch nur hoffen, dass eben genug Leistung zur Verfügung gestellt wird. Ja, Sony spricht immerhin mal von Prozessoren, diese sogenannten 4K Processors X1. Ja, und das könnte bedeuten, dass das ein Nvidia X1 Prozessor ist, der eben auch 4K Video verarbeiten kann, so wie auch hier im Shield. Und das wäre natürlich phänomenal, wenn da dann noch der ausreichende Speicher vorhanden ist, dann könnte man sagen, dass das sozusagen der Bentley, ja, unter den Smart TVs ist, ja, habe ich jetzt Bentley gesagt. Oh weia, ne? Tja, alte John Sinclair Zeiten, ne? Vielleicht sagt man heute lieber Porsche. Ja, der Porsche von unter den Smart TVs Geräten. Ja, naja. Tja, da hätte ich noch ein bisschen warten müssen. Ja, übrigens, Sony bringt auch einen Lautsprecher und Audio Receiver heraus mit Google Cast Unterstützung. Also einzelne Standalone Lautsprecher, die natürlich dann entsprechend mit Akku bzw. Strom versorgt werden müssen, ist klar. Diese sogenannten Soundbars, ja, für, also zwischen 349 und 1.499 Dollar. Ja. Die sollen im Mai, Juli erscheinen, zwischen Mai und Juli. Und auch zwei Audio-Video-Receiver, also die klassischen Sound-Receiver, die man eben hat, ja, für 499 Dollar beziehungsweise 599 Dollar. Ja. Und die haben direkte Google-Cast-Unterstützung. Vor allem die AV-Receiver finde ich natürlich äußerst interessant, dass die Google-Cast integriert haben. Denn da kann man natürlich dann auch Lautsprecher ansetzen, die vernünftig sind, ja, anbringen. Also, ja, also da ist man nicht auf so eine Soundbar jetzt angewiesen, sondern man kann da eine richtige gute ein gutes System zusammen zimmern und mit diesen AV-Receivern und dann eben Google Cast auch damit empfangen. Ja, ich hab halt immer noch die Idee von so einem Multifunktionszentralgerät, das dort steht, ja, und über das läuft alles. Ja. Und da ist das dann schon schön, ja, wenn das so ist. Und wenn dann eben dieser Receiver Google Cast integriert hat, dann ist ja eigentlich alles perfekt. Dann brauche ich nämlich für die ganzen Geräte hier keine Bluetooth-Verbindung mehr großartig oder sonst irgendwas, sondern das geht dann einfach direkt über das Google Cast. Und damit sind viele Probleme gelöst. Ja, genau. Gut. Um mal jetzt zu was anderem noch zu kommen, Samsung ist wieder vor Apple bei weltweiten Smartphone-Verkäufen. Ich sag wieder, weil das war vor einiger Zeit noch so ein bisschen hin und her. Ja. Das ist aber jetzt schon etwas deutlicher geworden. Da wird Apple sicherlich nicht sehr begeistert sein. Wir haben ja immer gesagt, dass, ja, wir sind die einzelne Firma mit weit mehr Geräten im Absatz, ja, als alle anderen. Alle anderen tun ja immer Android sagen. Android. Buh, Android. Buh. Nein, aber in der Tat ist es so, Samsung hat laut Trendforce, ja, und jetzt kann man natürlich wieder sagen, oh ja, wer ist denn Trendforce? Ja, Trendforce. Trendforce ist immerhin recht angesehen, ja, also muss man schon sagen, und die Meldung kam immer von Heise Online. Ja. Samsung hat 2014 im vierten Quartal einen Geräteabsatz von 79,2 Millionen gehabt, damit einen Marktanteil von 24,7%. Apple hat 74,4 Millionen gehabt, Marktanteil 23,2%. So, und jetzt könnt ihr sagen, das ist ja nicht so weit auseinander. Das stimmt. Aber das erste Quartal 2015, das sieht ganz anders aus. Da hat nämlich Samsung 81 Millionen Geräte verkauft. Das sind 27,8% Marktanteil plus 2,2% mehr. Aber Apple hat extrem stark verloren. Statt die 74,4 Millionen nur noch 58 Millionen Geräte Umsatz und nur noch 19,9% Marktanteil. Damit sind das tatsächlich 7,9% Unterschied zwischen Samsung und Apple. Unfassbar. Huawei übrigens auf dem dritten Platz mit 7% Marktanteil im ersten Quartal 2015. LG 6,2%. Die haben auch zugelegt. Übrigens sehr stark. Also die haben am meisten prozentual zugelegt. Die nämlich 6,2% Zuwachs bekommen. Ja, Marktanteil. Entschuldigung, vom Absatz her. Ja. Marktanteil war vorher 5,3%, jetzt eben 6,2%. Dann kommt Lenovo und dann alle anderen zusammen. Ja, 33% Marktanteil. Das ist ganz schön ordentlich, muss man auch sagen. Also die anderen, da hätte ich doch nochmal gerne ein paar aufgeschlüsselt von diesen Herstellern, die eben jetzt hier unter andere fallen. Dennoch, ganz klarer Marktführer hier im Moment Sony, Entschuldigung, Samsung, jetzt habe ich Sony gesagt. Samsung. Ja, es ist übrigens auch interessant hier zu sehen, ein Smartphone-Absatz chinesischer Hersteller. Ja, da ist Huawei von Lenovo, Xiaomi, TCL, Coolpad. Ja, also die machen hier die Spitze aus. Auch das ist doch ziemlich interessant, finde ich. Und da sieht man, dass Huawei, Lenovo und Xiaomi ganz schön Gas geben im Moment. Ja. Gut, also, so viel zu den Markteinteilen, ja, die Penisvergleiche zwischen Apple und der Rest der Welt, das muss ja immer sein, ja. Apple hat's so gewollt, jetzt kriegen sie es auch. Google Play Services Update, Android Auto mit dem Samsung Galaxy S6 ist jetzt möglich, ja, da gab's nämlich Probleme vorher. Das hat nicht so richtig geklappt mit dem Android Auto und der Verbindung mit diesen Geräten, die dort eingebaut sind in den Autos, und deswegen gab es auch jetzt eben ein Update von den Play Services. Das sieht man immer wieder, zumindest bei mir so, immer wenn ein Update von den Play Services kommt, dann erscheint hier eine Fehlermeldung, dass das abgestürzt ist und dass ich das herunterladen soll. Die kann man aber ignorieren, weil das heißt, in dem Moment wird gerade das installiert. Ja, und dann kann man das eben benutzen, funktioniert einwandfrei, braucht also keine Panik zu schieben, wenn diese Meldung kommt. Das heißt nur, dass ihr gerade ein Update bekommen habt und deswegen die Apps da abgestürzt sind, ja, die gerade das benutzt haben. Ne? Und ja, also das Galaxy S6 geht jetzt nach diesem Update damit. Übrigens, wie das überhaupt abläuft mit diesem Google, mit diesem Android Auto. Schon wieder Google Auto. Android Auto, wie es da richtig heißt, eigentlich sag ich immer Android Auto, mir egal. Ja. Man muss auch mal dazu stehen, oder? Und wie das genau abläuft, könnt ihr mal lesen. In Englisch gehalten, aber äußerst umfangreich. Da ist eigentlich alles drin. Ihr werdet vielleicht eure Euphorie ein bisschen gedämpft sehen und könnt es vielleicht erst gar nicht glauben, weil das ist doch nicht so ja toll, sage ich mal, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat, weil das Ganze eben basiert auf einem Teil, das erst mal im Auto eingebaut sein muss. Also nichts euer Handy da ins Auto klemmen und dann habt ihr Android Auto. So geht das leider nicht. Und das ist natürlich sehr, sehr schade. Ich hoffe, dass das irgendwann auch noch so richtig eingeführt wird, dass man eben genau das so machen kann. Ja. Naja, okay. Eigentlich ist sogar so, das Schlimme daran ist, dass eigentlich alles ja auf Android Auto im Gerät läuft, im Handy läuft und der Bildschirm quasi verbunden ist mit dem Gerät. Ja, es ist schon ein bisschen mehr als nur eine einfache Bildschirmspiegelung, also das ist klar, aber der Hauptteil wird eben auf dem Handy gemacht. Dort laufen die Sachen, ähnlich wie mit der Smartwatch. Ja, wo ja auch das meiste eben auf dem Handy läuft, nicht nur als Smartwatch, und das Handy nur kommuniziert mit der Smartwatch. Ja. Und so ähnlich ist es hier auch. Und dann ist es natürlich total deprimierend, dass man das nicht auch auf dem Handy einfach anzeigen kann. Ja. Wie schön wäre das doch, oder? Naja, okay. Kann man nichts machen, vielleicht kommt es noch. Aber wer jetzt hier mal genau sich reinlesen will, hier ist ein umfangreicher Artikel, den habe ich hier verlinkt in den Shownotes. Dann könnt ihr das hier mal nachlesen. Bestimmt interessant. So. Ja, Samsung hat auch noch jetzt eine dritte Fabrik eröffnet. Und zwar wegen der Nachfrage, wegen der großen Nachfrage dafür das Samsung S6 Edge. Tatsächlich, wer hätte das gedacht? Ja, naja, komm, wir haben es alle gewusst. Ja, dann steht nur Samsung drauf und dann wird's halt gekauft. Ne? Das ist klar, das ist ja fast schon so schlimm wie Apple. Das gibt's doch gar nicht. Nur wenigstens fehlt noch die Kirsche. Wenn das anfängt, dann ist wirklich Samsung ein rotes Tuch für mich. Ja. Das ist dann schlimm. Aber braucht man sich noch keine Gedanken zu machen. Samsung wird nie die Fans haben, wie sie Apple hat. Zum Glück, weil ich will ja keinen Fanartikel kaufen, sondern ich will ein gutes, leistungsfähiges Gerät. Und solange das Galaxy oder Samsung bieten kann, ist es okay. Ja. Aber da müssen sie sich anstrengen, zumindest mal, wenn ich an das Smart TV denke, da kommt mir echt, das ist echt schlimm. Ja. Gehen noch nicht mal alle Samsung-Geräte übrigens mit dem Samsung Smart TV. Ich kann noch nicht mal mit einem normalen Android-Gerät noch nicht mal als billige Fernbedienung benutzen. Ja. Nicht mal das geht. Und selbst mit allen Samsung-Geräten geht das nicht, sondern nur mit einer Handvoll Samsung-Geräten, ja, kann man das überhaupt machen. Was haben die da eigentlich sich bei gedacht? Ja? Unfassbar. Nicht zu fassen, also, naja, egal. Wir sind jetzt von Smart TVs weg. Das Galaxy S6 Edge läuft offenbar so gut, dass eben Samsung nur schwerlich mit der Produktion dieses Teils vorankommt. Und deswegen wird eine dritte Fabrik im Juni eröffnet, die eben dann eben diese Edges produziert, mitproduziert. Und das ist äußerst interessant, meiner Meinung nach. Gerade bei dem Edge hätte ich jetzt gedacht, dass es nicht ganz so stark verkauft wird, aber es sieht halt eben auch schön aus, das muss man schon sagen, durch dieses gebogene Glas an den Seiten. Ja, gut, ist schön. Man kann sogar noch ein paar kleine Funktionen tatsächlich vernünftig was mit anfangen, mit diesem Edge, mit diesen abgerundeten ja, Ecken da, ja, nicht Ecken, sondern eben Seiten, ja, vom Display, also so richtig, das Display hat ja so einen Wölbung da, ne? Kann man also wirklich noch was machen damit, sieht aber eben auch toll aus, ja, muss man ganz klar sagen. Ein bisschen anders als die anderen Smartphones auf dem Markt, zumindest mal etwas Unterscheidung. Also, mir ist gerade so, als ob der Markt geradezu schreit nach einer Unterscheidung, ja, weil, naja, also, es sieht schon, es hat schon irgendwie was anderes, ja. Wenn man jetzt das Galaxy S6 sieht, also ohne Edge, muss man sagen, das sieht aus 0815, ja. Langweilig. Ja? Und das Edge, das ist ja, klar, optisch sieht es schon anders aus wie ein normales Phone und ist eben auch anders mit einem abgerundeten Glas, LCD-Schirm. Es ist wirklich, so als ob die Leute endlich mal was Neues haben wollen an Form, ein bisschen was zumindest mal wo sich absetzt, ja, von dem Einheitsbrei. Vielleicht sollte man Hersteller sowas riskieren, ja, um mal wirklich ein richtig schönes neues Design machen, aber das hatten wir schon mal, ja. Rovio. Damit, das dieser Spielhersteller, wo ich vorhin angesprochen habe. Rovio lässt jetzt ganz schön krachen. Plunder Pirates ist im Play Store. Yay. Und da geht's richtig rund, da geht's richtig zur Sache. Piraten, Aufbau und Vernichtungssimulation, ja, wenn man das so will. Ne? der Hersteller von Angry Birds, der weckt natürlich große Erwartungen, ja, große Erwartungen. Man erwartet einen riesen Erfolg, einen riesen Hammer mit diesen Games. Jedes Game, wo da vorgestellt wird, muss das ultimative Spiel sein, weil es ja von Rovio ist. Ist schon fast schade, ja, wie der Druck, der eben auf Rovio lastet. Aber ich muss sagen, dass das dieses Plunder Pirates sehr, sehr interessant aussieht, lustig gemacht, sehr witzig, ja. Und dennoch, auch wenn es hier nach Aufbausimulationsstrategie-Spiel aussieht, ja, ist es nicht einfach so. Zumindest nicht so, wie man es vielleicht normal gewohnt ist. Ja. Es ist mehr so eine Mischung zwischen Aufbausimulation und Tower Defense Game. Ich würde es eigentlich schon fast eher als Tower Defense Game bezeichnen. Aber die Grafik ist wirklich äußerst gut und es sieht eben auch schön aus durch das Piratenthema, das da genutzt wird. Klar, ne, Piraten sind immer cool. Plunder Pirates oder Rovio selbst sagt eigentlich jetzt hier nicht viel davon. Sie schreiben, das wäre ein süchtig machendes Real-Time-Strategy-Adventure. Ja, also ich weiß nicht genau, ob es das trifft. Wie gesagt, mehr so eine Mischung zwischen Real-Time-Strategy-Adventure und Tower-Defense-Game. Ja. Was äußerst interessant ist, PvP-Multiplayer-Actions. Richtig, Player versus Player. Ihr könnt Städte von anderen angreifen, ja, oder sagen wir mal lieber Häfen von anderen angreifen und dem Erdboden gleich machen, sofern ihr eure Piraten trainiert habt, vernünftig, ja, und die dann auch effektiv in die Schlacht schickt, ja. Und dieser Multiplayer-Aspekt ist natürlich wahnsinnig gut. Ja? Und man kann sich auch zusammenschließen hier, verschiedene Spieler. Und das macht wirklich den Eindruck, als ob das was Großes werden kann. Ja? Ich habe es selbst noch nicht gespielt, ich muss es machen. Ich habe die Nachricht heute erst gelesen, bin begeistert gewesen. Gleich mal von dem Video, das da drin ist. Ja, die Screenshots sind faszinierend. Natürlich Piraten. Ja, Piraten! Ja, In-App-Purchases dürfte Verständnis sein. Dafür kann man die App jetzt erstmal kostenlos herunterladen. Das werde ich auch nachher tun. Also dieser PvP-Multiplayer-Modus, der kann wirklich das Tüpfelchen auf dem i sein für ein absolutes Mega-Game oder es ist das Ende des Spiels sozusagen, weil es nämlich frustrierend ist. Leider ist das oft so, dass eben gerade bei diesen Multiplayer-Games die Balance einfach nicht stimmt. Es ist zwar schön, wenn einer übermächtig ist, ja, und alles niedermachen kann, was er will, und dafür halt natürlich auch was geleistet hat, vielleicht tagelang, wochenlang, monatelang, wie verrückt trainiert hat, um dann eben hier zu bestehen. Das ist dann für den natürlich schön, aber für die anderen Player ist das eben extrem frustrierend und führt dann eben dazu, dass man das Spiel sofort links liegen lässt, weil man keinen Bock hat, in das Spiel zu gehen und jedes Mal den Hintern versohlt zu bekommen. Ich meine, man spielt ja nicht, wenn man überhaupt null Chance hat, dann ist es sinnlos, ja. Und deswegen ist es schon ziemlich, ziemlich schwierig, hier die richtige Balance zu finden, ja, für ein Multiplayer-Spiel. Ja. Ich bin mal gespannt, wie das ist. Einer Gilde beizutreten ist auch für viele eine schöne Sache. Für mich ist es eher wieder so ein Grund, skeptisch zu werden, weil genau das ist das nämlich. Da werden am Schluss dann eben nur noch die Leute eine Chance haben, die in Gilden organisiert sind, wenn da Rovio nicht aufgepasst hat und den Fehler von so vielen anderen Spielen nicht mehr gemacht hat. Wie gesagt, es ist ganz, ganz toll, wenn einer dann zu so einer Gilde gehört und so ein super Profi ist, aber es muss eben auch einen Platz geben für Leute, die eben nicht so viel Zeit haben zu investieren oder eben nicht so viel Skills haben, ja. Und dass die dann eben auch noch Spaß daran haben an dem Spiel. Schwierig, schwierig. Gucken wir mal. Plunder Pirates, meiner Meinung nach erstmal das Potenzial dazu. Eigentlich hätte ich es können App der Woche machen, aber da war was anderes jetzt eben mal schneller noch. Komme ich dann eben gleich noch zu. So, dann noch was für Chromebooks oder Chrome OS an sich. Ja, in Chrome OS wird jetzt Box integriert, Box Cloud Storage, ja, wenn ihr euch das noch was sagt, man, früher hat das mal Box.net geheißen. Heute ist es eigentlich eine Cloud Space Plattform, eine File Space Plattform, für, ja, sagen wir mal, hauptsächlich für Firmen. Es gibt zwar auch Pläne hier für Privatpersonen, ja, da fragt man sich aber dann natürlich, warum man das machen soll, weil es dann doch eben bessere Angebote gibt. Für Firmen ist es schon wieder sehr, sehr interessant. Da gibt es zum Beispiel für 12 Euro pro User im Monat, da muss man allerdings mindestens für 3 User bezahlen, also effektiv sind 36 Euro, was man bezahlen muss, mit unbegrenzt Speichern. Das ist das, was ich immer sag. Ja. Unbegrenzt Speicher, das ist wichtig, meiner Meinung nach, für zukünftige Anwendungen, wenn man eben wirklich die Cloud nutzen will, braucht man unbegrenzter Speicher. Ganz einfach. Ja. Immer was ich sage. Und das wird den Firmen, die das anbieten, das ist eigentlich auch kein Beinbruch dran, weil die wenigsten werden eben so viel Daten hier hochschaufeln, schon allein wegen der Netzverbindung. Ja. Aber die, die es können, haben dann eben echter Mehrwert davon. Auch das ist natürlich für Google endlich auch mal vielleicht sollte das ein Weckruf sein, der immer größerer Platz bedarf, ja, dass Google endlich mal was macht hier in dem Bereich. Bisher ist noch nichts passiert, ich habe es ja schon gehofft, dass es jetzt mit Google Fotos, mit der Ablösung aus oder Auslösung aus Google Plus da vielleicht was passiert, aber naja, das war ja dann auch keine wirkliche Ablösung von Google Plus, sondern es ist einfach nur eine zusätzliche Integration in Drive gewesen, ja. Aber da habe ich gedacht, vielleicht machen die jetzt hier mal endlich Tabula Rasa und sagen, okay, zumindest mal Unlimited für Fotos, ja. Aber Google könnte eigentlich machen Unlimited für alle Files fertig, ja. Unlimited 20 Euro im Monat oder, die können es auch noch günstiger machen, 12 Euro im Monat oder 10 Euro im Monat, ja, 15 Euro im Monat, ich weiß ja nicht. Unlimited. Das könnte Google machen, die haben genug Power, die haben genug Ressourcen und die meisten werden das auch gar nicht ausnutzen können. Wenn man überlegt, wie lange es dauert, ein Terabyte hochzuladen bei einer normalen Netzverbindung, ja, dann herzlichen Glückwunsch. Ne? 100 Megabit Download, da könnt ihr nicht damit gehen, ja. 6 Megabit Upload maximal, die meisten krampfen dann noch bei 1 bis 2 Megabit Upload-Raten herum. Ja, dann macht man das von sich selbst aus nicht, wenn es nicht unbedingt erforderlich ist. Also könnte man es machen, man könnte es machen. Ja, leb wohl, Nexus 7. Einige werden jetzt traurig sein, denn das Nexus 7 ist nicht mehr im Android Store, im Play Store, im Google Store, habe ich jetzt bald verfügbar. Auslaufen ließ es jetzt hier Google nicht mehr verfügbar zum Kauf. Ganz klar, war abzusehen, weil das Nexus 9 ja jetzt mittlerweile schon ziemlich lange auf dem Markt ist und meiner Meinung nach als das absolut bessere Gerät. Es soll nicht scheißen, dass jetzt die Nexus 7, die jetzt da sind, irgendwie abgewertet werden sollen. Ja, das Nexus 9 natürlich, klar, weil es eben ein neues Gerät ist, sehr, sehr viel besser, 64-Bit-Prozessor drin, ja, 8,9 Zoll ist einfach phänomenal oder gut für ein Tablet, ich habe auch ein 8,9 Zoll Display, ist genau das richtige Mittelmaß dafür. Und IPS LCD 4.3 Aspect Ratio, meiner Meinung nach, auch wenn viele skeptisch sind, ist es eine Offenbarung, finde ich, denn gerade bei Webseiten kann man das dann vernünftig benutzen. Und ich denke mal, das ist eine schöne Sache. Allen Unrufen zum Trotz, wie gesagt, ich war auch skeptisch mit dem 4:3 Ratio, weil eben die Filme, wenn man sich Filme anguckt, da sind dann halt irgendwo sind da Balken. Ja, muss. Und oder man sieht Teile vom Bild nicht mehr. Aber so für das normale Benutzen, für Notizen zu machen, für das Teil eben zu nutzen außer Filme und für das Internet surfen ist 4:3 Ratio einfach sehr gut. Ja, Gorilla Glass 3 hat es ja drin, 8 Megapixel Kamera, 1 Megapixel Kamera Front Facing, das ist ein bisschen wenig, ganz klar, aber ja, es ist auf jeden Fall im Vergleich zum 7er natürlich das bessere Gerät, 64-Bit Nvidia Tegra K1 CPU mit 2,3 GHz und eine 192 Core Kepler Graphic Processor Unit, 2 GB RAM und 16 GB bzw. 32 GB Storage. Und jetzt haltet den Atem an, ist in Deutschland nicht verfügbar. Super! Ja, so sieht's aus. Also Nexus 9 ist der Nachfolger vom Nexus 7. Das Nexus 7 gab's in Deutschland, Nexus 9 gibt's nicht in Deutschland. This product is unavailable in your country. Ja, super. Tja. So ist das, ne? Aber immerhin, die Amerikaner dürfen sich freuen. Oder, was heißt, dürfen sich freuen? Die haben jedenfalls das Nexus 9 zum Auswählen, brauchen jetzt nicht dem Nexus 7 Tränen hinterher zu weinen. Ich weiß gar nicht, was sich Google dabei denkt manchmal. Naja. Gut, dann noch zum Schluss eine Meldung, die mich sowohl positiv beeinflusst, als auch negativ besorgt. Ja, und zwar einmal SwiftKey. Gut, dass SwiftKey nicht in Vergessenheit geraten ist, und es endlich mal wieder, dass da endlich mal wieder ein Update ansteht. Ja, die Beta 5.3 lässt darauf hindeuten, dass es bald ein größeres Update gibt. Schlecht ist, dass meiner Meinung nach dort ein Passwort Manager integriert wird. Und zwar einer von Dashlane. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das werden viele Leute nutzen. Und ich habe da große Bedenken, die Passwörter zu speichern mit Dashlane. Ich würde es nicht machen. Und im Zuge dessen bin ich auch schon am Schauen, mal ganz davon abgesehen, die Funktion wird man bestimmt auch ausschalten können. Hoffe ich jedenfalls. Ja. Was da im Hintergrund immer läuft bei SwiftKey, gefällt mir nicht ganz so gut. Diese Google Cloud-Integrierung war auch so eine Sache. Ist zwar okay, aber dann werden alle möglichen Sachen bei Google quasi oder mit dem Google-Account verknüpft. Ich finde es nicht optimal. Die Firma selbst ist in Großbritannien ansässig. Das heißt, dort ist die GCAQ kräftig am Scannen. Ja, Privatsphäre gibt es da offenbar nicht mehr in Großbritannien. Und deswegen, da wird auch diskutiert, ob Verschlüsselung verboten werden soll. Deswegen kann ich nur davor abraten, sowohl die Google Cloud Funktion zu nutzen bei das Google Login Cloud Funktion zu nutzen bei SwiftKey und schon mal gar nicht diese Passwort Funktion. Das hört sich sehr nach Honeypot an. Mag sein, dass ich da mal wieder so mit dem Motto Trust No One, ja, vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausschieße, aber mir ist es sehr unsympathisch. Ich will das komplett getrennt haben eigentlich. Und deswegen, zumal mir dieser Passwortmanager eh nicht nutzen wird, weil ich habe einen Passwortmanager, wo auf jeder Plattform funktioniert, und das ist die einfache Voraussetzung dafür, dem muss überall funktionieren. Und ich meine überall. Windows, Linux, notfalls auch Macs, ja, Android und muss überall funktionieren. Ja, und das kann nur ein Passwortmanager. Ja, ich bin jetzt auf der Suche nach einem alternativen Keyboard, aber ich sag's euch gleich, ich glaube nicht, dass ich was finden werde, was so gut ist von der Texterkennung von SwiftKey. Wenn ihr vielleicht eine Idee habt, wenn ihr einen Vorschlag habt, wenn ihr gute Erfahrungen mit einem Keyboard habt, idealerweise auch eins, das für Tablet geeignet ist, das heißt mit einer Thumb-Keyboard-Funktion, ja, das wäre schon ziemlich wichtig, nennt's mal, vielleicht ist das ja was. Es sollte allerdings von der Qualität her sowohl in Englisch als auch in Deutsch an die Qualität von SwiftKey rankommen. Ich weiß, das ist ziemlich schwierig, ziemlich unlösbare Aufgabe, gell? Woher kommt das nur? Ich verstehe es gar nicht, ja. Aber wenn ihr was habt, wenn ihr eure Tastatur, eure Lieblingstastatur habt, die ihr sagt, das ist viel besser als SwiftKey und da sind die Daten auch sicher, dann postet die mal in die Community bei Google Plus oder schreibt die mir per Mail. Das würde mich mal sehr, sehr interessieren. Und ich denke auch im Hinblick jetzt dessen, auf was da jetzt kommt mit SwiftKey, vielleicht auch andere Hörer hier, was da los ist, was man denn jetzt nehmen kann zur Alternative. Ja, ich selbst habe auch schon die ein oder andere Tastatur ausprobiert und habe das natürlich auch immer wieder hier gesagt, aber naja, so ganz zufrieden war ich damit nicht. Die meisten Tastaturen haben Probleme mit Deutsch. Ja, da gibt's eine, also eine Wortvorhersage fast gar nicht. Oder wenn, dann total kaputt. Ja, und damit meine ich nicht nur eine Wortkorrektur, sondern so wie bei SwiftKey eben, ja, das Teil weiß eigentlich schon, was ich schreiben will, was ist das noch nicht mal. Das ist Magie. Aber genau sowas suche ich, ja. Ich brauche eine Harry Potter Tastatur. Die schreibt von selbst. Gut, dann komme ich mal zu den Community-Geschichten. Chaos bei Smartphone-Preisen. Ha, da kam eine gute Frage vom Markus, nicht von dem Markus, der als schon mal hier Beiträge gemacht hat, sondern einen anderen Markus. Hallo Markus. Er schreibt, hallo Rio im Freundeskreis, ist in letzter Zeit öfter mal die Frage aufgekommen, was ein Handy dem Händler wohl im Einkauf kostet. Die Frage ist zum Beispiel Samsung Galaxy S beim Samsung Galaxy S6 Edge aufgetaucht. Wenn ich einen Beispielpreis von 1000 Euro ausgehe, was zahlt dann zum Beispiel Amazon oder ein Provider wie Vodafone? Was zahlt der kleine Händler? Hast du da Informationen oder eine Ahnung zu diesem Thema? Vielen Dank für deine Mühe. Ja, ja, haha. Tja, gut, gut. Also, pass mal auf. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Ich habe in der Tat damit meine Erfahrung gemacht. Ich habe nämlich mal mit einem großen deutschen Netzbetreiber gewerkelt. Und da gibt's zwei komplett unterschiedliche Vertriebsschienen. Einmal die subventionierte Schiene. Da werden wirklich diese Handys quasi zum Selbstkostenpreis verkauft. Manchmal, sogar oft, ja, unter dem, was die Handys den Händler kosten. Ja. Also da kann man zum Beispiel davon ausgehen, wenn also so ein Handy 1 Euro kostet, ja, dann kostet es mit dem normalen Vertrag den Händler um die 300 Euro. Ja. Zumindest war das normal immer so ein Regelsatz. Es ist schon eine Zeit lang her. Ja, es kann sein, dass sich das vielleicht ein bisschen nach unten korrigiert hat, aber es ist in der Tat so, dass die Provision beim Abschluss vom Vertrag, den der Händler bekommt, entscheidend ist. Ja. Und je nachdem, wie hoch die Provision ist, kann er dann auch entsprechend solche Telefone anbieten. Ja. Man sieht oftmals auch sehr, sehr teure Handys für 1 Euro. Da sind dann meistens Businessverträge mit dran. Die bringen natürlich wesentlich mehr Provision oder sogenannte Dualverträge, wo eben zwei Verträge mit dabei sind. Ja, da ist zum Beispiel noch ein günstiges, kleines, normales Smartphone mit dabei. Ja. Ein normales Telefon mit dabei und eben ein Smartphone. Und dann hat man zwei Verträge, zwei SIM-Karten. Dafür gibt es das eine Gerät eben für 1 Euro oder beide Geräte für 1 Euro. Das eine Gerät, das kostet sowieso fast nichts mehr. Das andere, da wird dann eben die doppelte Provision genommen und dann eben an dem Kaufpreis des Händlers abgezogen und dann bleibt meistens eben auch noch was für den Händler übrig, ja, oder meistens eigentlich schon immer, ja, schon wird's der Händler nicht machen. Es ist schon so eine Sache. Es gibt auch Unterschiede natürlich zwischen Netzwerkbetreiber-Shops und den privaten Einzelhändler, die verschiedene Netzbetreiber anbieten, ja, wobei letztere immer seltener werden. Meistens sind es Netzbetreiber oder Provider-Shops. Und so ganz klar ist es aus dem Grund nicht, weil eben die Preise bei dem Subventionsmodell so gar nicht von Preisen gesprochen werden kann. Also im Prinzip verkaufen die das unter EK, unter Einkaufspreis, definitiv. Aber die Provision macht es dann eben wieder wett. Ja, so ist das. Dass diese Provisionsverträge überhaupt rechtskräftig möglich sind, ist meiner Meinung nach ein Kuriosum, aber es wurde halt von Anfang an so gemacht und die Netzbetreiber bzw. Gerätehersteller wissen auch darüber Bescheid, wie das ist und deswegen wird es rechtlich abgesichert geregelt. Normalerweise darf man ja grundsätzlich nicht permanent Geräte unter dem EK-Preis verkaufen. Das wäre dann ein Fall für die Wettbewerbsaufsicht. So, bei den anderen Geräten, da ist es wirklich so, dass es wie ein normales Produkt gekauft wird und verkauft wird. Das erklärt eben auch meistens die horrenden Preise und die riesengroßen Unterschiede zu den subventionierten Handys logischerweise. Das, also wenn da ein Gerät zum Beispiel für 1000 Euro ja, verkauft wird, dann könnt ihr davon ausgehen, dass der Händler etwa 95% des Verkaufspreises plus Mehrwertsteuer dann zahlt. Ja. Oder beziehungsweise in dem Fall inklusive Mehrwertsteuer. Also mehr als 5% Gewinn hat so ein Händler an einem an reinem Hardwarepreis eigentlich nicht. Ja, auch das ist so eine Sache. Und deswegen gibt es auch nicht so große Unterschiede ja, bei neuen Geräten. Bei alten Geräten wird es ein bisschen anders da dann wieder gemacht. Ihr könnt da das auch sehr schön verfolgen bei Amazon. Das seht ihr nämlich, dass hier in dem Handybereich oftmals bei neuen Geräten gar nicht so viel drin ist. Ja, Amazon bietet die auch über die Marketplace-Anbieter meistens zum ähnlichen Preis an, wie alle anderen auch. Wenn die Handys dann etwas älter werden, dann rutscht der Preis bei den Anbietern, bei großen wie Amazon beziehungsweise einige Spezialhändler doch stärker herunter, weil dann die Einkaufspreise deutlich fallen und die Verkaufspreise aber oftmals noch eine ganze Zeit stabil bleiben. Klar, ja, so ist das. Es gibt sogar einige Händler, die haben sich früher sogar geweigert, die Handys zu verkaufen ohne Vertrag, weil sie damit natürlich bei weitem nicht so viel Gewinn in die Kassen spülen können wie mit einem Vertrag. Also dieses 5% bei den Hardware ist einfach lächerlich und bei Hardware ist allgemein, da braucht ihr euch keine Illusion hinzugeben, Geschäfte können mit der Hardware heutzutage im Computerbereich und im Mobilfunkbereich kein Geld mehr machen. Ja, also da wird oftmals, es ist hart an der Grenze zum EK meistens, da geht gar nichts mehr. Die Firmen machen nur noch mit dem Zubehör ihr Geld. Und das erklärt auch, warum, wenn ihr zum Beispiel in große Elektronikgeschäfte geht, warum da die Hardware günstig ist und die und das Zubehör ist ja recht teuer. Ja, weil eben da das Geld nur noch über das Zubehör gemacht werden kann. Der Preisverfall bei den Elektronikgeräten ist halt sehr, sehr hoch und die Konkurrenz auch ziemlich stark. Und das zählt auch für die Mobilfunktelefone, sobald die eben nicht mit Subventionsverträgen verkauft werden, sondern einfach nur so. Ja. Also wie gesagt, feste Preise gibt es da natürlich nicht, feste Spannen, das hängt auch vom Hersteller ab. Aber man kann generell die Faustregel sagen, dass die Hersteller mit dem Verkauf von Hardware ohne Vertrag so gut wie keinen Gewinn mehr machen können. Ja. Schlimm, oder? So ist das halt. Ja, ich habe letzte Woche in der Community eine Nachricht komplett überlesen. Ich könnte schwören, die war gar nicht drin. Ja. Ich wusste gar nicht, was da los war. Da war ich irgendwie wohl abwesend. Der Christian hat nämlich schon am 17. April geschrieben, dass es einen neuen MediaTek-Prozessor, den Helio X20 mit 10 CPU-Kernen gibt. Ja, und der soll dem Snapdragon 820 Konkurrenz machen. Das hört sich natürlich äußerst gut an, mich als Performance-Fan. Ja, freut das natürlich sehr, sehr, dass die Entwicklung da weitergeht und auch hier dem Snapdragon jetzt endlich mal Beine gemacht wird. Ja. Ich finde immer so langsam ist diese Abhängigkeit von 2-3 verschiedenen Anbietern hier sehr, sehr negativ. Wobei MediaTek natürlich einer von denen ist, aber bis im Moment ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist. Ja. Nvidia zeigt da Power Horses, ja, und Snapdragon. Wenn man allein schon den Namen Snapdragon hört, denkt man, oh, das hat Power. Dabei gibt's auch Snapdragon, die sind unter aller. Ne? Wollen wir das mal so dahin gestellt sein lassen. Aber jetzt eben dieser Helio X20, da hat MediaTek wieder ein richtig heißes Eisen im Feuer. Und das HTC One M9 Plus, das wurde ja mit dem MediaTek Helio X10 Prozessor vorgestellt. Und eben jetzt diese neue Generation, die soll ganz weit oben mit dabei sein. Die Helios X10 CPU erreicht etwa 50.000 Punkte im AnTuTu Benchmark. Ja. Zum Vergleich, der MediaTek Octa-Core Prozessor erreicht etwa 38.000, was schon recht gut ist. Oder, um die 30.000, ja, was schon recht gut ist. Der X20 soll jetzt dann auf über 70.000 Punkte kommen. Und das ist natürlich schon mal äußerst vielversprechend. Rauskommen muss das Teil natürlich jetzt aber. Ja, und zwar schnell. Die Konkurrenz schläft nämlich nicht, sonst hat bis dorthin auch wieder Snapdragon, also Qualcomm, beziehungsweise Nvidia wieder einer auf dem Markt, der da wieder vorne ist. Also jetzt heißt es schnell für MediaTek. Dass es auch schnell verbaut wird bei Herstellern. Die chinesischen Hersteller werden da sicherlich dafür sorgen, dass es nicht so lange dauert, denn MediaTek ist der beliebte Prozessor bei chinesischen Herstellern und vielleicht wird da das deswegen nicht ganz so lange dauern, bis die ersten Geräte auf dem Markt sind mit diesem genialen Prozessor. Dann noch eine Community-Nachricht vom Alexander. Google Glass lebt. Es freut mich, dass wohl doch noch nicht alles verloren ist. Die Idee von Google Glass hat mir von Anfang an gefallen und ich fand es sehr schade, dass das Projekt vermeintlich eingestellt wurde. Ich bin gespannt, was diesmal daraus wird. Ja, also eingestellt, das hat ja auch Google gesagt, wurde es so ja per se nicht eigentlich, sondern das war mehr so, die haben die Weiterentwicklung eingestellt, aber das Konzept selbst wurde ja von einer anderen Firma sowieso schon übernommen. Ja, also wird abgegeben und ist auch freigegeben sozusagen, natürlich mit Lizenzvergaben. Es wird nicht eingestampft. Ja, aber Google selbst macht da jetzt nicht mehr so viel Druck. Ja. Und hier hat deswegen auch dann der CEO von Luxottica, was immer das heißt, dann eben hier das angekündigt. Es werden noch mehr Firmen so Konzepte und solche Produkte wie Google Glass auf den Markt bringen, früher oder später. Aber ganz ehrlich gesagt, ich glaube, das Konzept an sich, auch wenn es schön ist und es tut mir auch wirklich sehr, sehr leid, dass das so ist, aber ich glaube, das kann sich so in der Form nicht mehr durchsetzen, es sei denn, es wird unsichtbar. Weil die Leute sind alle zu sensibilisiert jetzt auf dieses Google Glass. Was wurde da für Müll gelabert? Die Presse hat es in dem Fall richtig gut geschafft, ein Produkt komplett zu diskreditieren und komplett hier alles zu übertreiben, sodass die Leute meinen, wenn das Gegenüber so eine etwas aufhat, was irgendwie wie Google Glass aussieht, dass dann die Welt untergeht. Ja? Also das ist schon echt schlimm. Und Google hat da auch grundsätzliche Fehler gemacht mit der Vermarktung. Die hätten das dürfen nicht so lange vorher ankündigen. Die hätten müssen ein fertiges Produkt entwickeln mit einer Handvoll Beta-Tester, so lange wie es geht, unter Ausschluss der Öffentlichkeit und dann das Produkt auf den Markt bringen. Basta! Ja, das war doch klar. Ich meine, was hat sich Google dabei gedacht? Das war doch klar, dass alle jammern und alle Sturm laufen gegen Google wegen diesem Konzept. Ja, dabei hat man das alles heutzutage schon am Smartphone. Jeder könnte sein Smartphone mit einer kostenlosen Software aktivieren, Aufnahmen aktivieren und alles aufzeichnen. Ja, jeder kann sein Handy in der Hand halten und dabei die Videoaufzeichnung gestartet haben im Hintergrund, ohne Ton, ohne alles. Ja, nicht so wie bei Google Glass, wo man sieht, wenn aufgezeichnet wird, sondern tatsächlich ohne, dass man sieht, dass aufgezeichnet wird. Das sind die Realitäten. Ja, aber das ist halt immer das Problem, das, was existiert, ja, das wird akzeptiert. Das, was schon eine Zeit lang existiert, das wird akzeptiert. Alles, was neu ist, da wird erstmal Front dagegen gemacht, vor allem in Europa. Und bei Google Glass, da war es ja sogar schon in den USA schon diskussionswürdig nach einigen Monaten. Ja, da hat eben Google einen kompletten Fehler gemacht. Hätten die das Konzept einfach rausgebracht, da hätten sich die Leute das gekauft, dann hätten schon genug Leute diese Google Glasses gehabt, ja, dann wäre dieser Punkt überschritten gewesen und dann hätte es zwar ein paar Kritiken gegeben, die wären dann wieder verstummt und dann wäre das Produkt möglicherweise salonfähig geworden. So nicht. So ist es eben jetzt absolut unmöglich. dass sich das Teil eben nochmal auf dem breiten Markt durchsetzt, ja, sobald man das sieht. Ja, und das ist eben grundsätzliches Problem jetzt. Leider, leider. Ich hätte gerne das gemacht. Ja, vielleicht nicht unbedingt mit Google, vielleicht von einer anderen Firma, aber das kann man jetzt erstmal wieder für Jahrzehnte vergessen. Und das hätte die Entwicklung und den Fortschritt in diesem Bereich extrem vorangebracht. Ja, denn das ist genau das, was Leute brauchen. Augmented Reality, die jederzeit verfügbar ist, die auch Informationen über alles, was man sieht, einblendet in das Bild, das man sieht. So wie auf einem HUD-System. Übrigens ein System, was im Militär schon seit Jahrzehnten benutzt wird, wo es gar nicht mal anders möglich wäre. Ja. Und da ist es wirklich... Es ist wirklich traurig, dass das so gekommen ist. Ja. Und naja, machen kann man wahrscheinlich nicht mehr viel jetzt. So, dann komme ich zur App der Woche und das ist diesmal was ganz Simples. Ein Widget, ihr werdet es kaum glauben, ein Widget. Ein Kalender-Widget, ja, nutzt das Google Kalender Framework, muss also nicht unbedingt jetzt speziell Google Kalender sein, sondern eben nur ein Kalenderprogramm, das die Daten im Google Frame Network ablegt. Und dann könnt ihr dieses wirklich schöne Widget einbinden und anpassen auf eure auf euren Desktop-Screen, nein, nicht Desktop-Screen, auf euren Smartphone-Screen, das Switch bietet jede Menge Einstellungsmöglichkeiten, was Design betrifft. Das könnt ihr transparent machen, das könnt ihr auch nicht transparent machen, das könnt ihr mit bunt machen, mit Farben, oder ihr macht es einfach nur neutral durchsichtig. Ihr habt designmäßig sehr viele Optionen zu bieten. Ihr könnt auch einstellen, ob zum Beispiel ein spezielles Symbol sein soll für Erinnerungen, für wiederkehrende Termine und so weiter, dass das angezeichnet wird oder auch nicht, wenn ihr es ganz simpel haben wollt und einfach. Ja. Es ist auch von der Textgröße her ziemlich breit einstellbar. Da könnt ihr von winzigsten Buchstaben bis Riesendinger, ja, schreiben oder einstellen und dann eben das Widget entsprechend anpassen. Es ist also von der Größe her anpassbar. Da könnt ihr auch so machen, dass nur ein winziger Teil von eurem Screen benutzt wird für das Widget, oder wenn ihr das wollt, auch den ganzen Homescreen von eurem Tablet oder Smartphone hier verwendet wird. Deswegen ist es auch sehr schön für Tablets, unterstützt auch Android-Tablets explizit. Und da wird doch noch einiges an Potenzial frei, weil ehrlich gesagt, das Widget auch im Google-Kalender, so schön der Google-Kalender auch ist, optisch, das Widget ist immer noch irgendwie wie bei Android 1.5. Ja. Kaum Optionen, man kriegt es einfach hingeworfen, man kann nichts einstellen an dem Widget, ja, was darin angezeigt wird, wie viel angezeigt wird, man kann es optisch nicht machen, noch nicht mal Transparenz, ja, Katastrophe. Da hat man ein tolles Hintergrundbild und da sieht man noch gar nichts davon, weil das Widget nämlich so riesig ist, ja, und den ganzen Bildschirm verdeckt. Nein, das geht nicht, das geht gar nicht. Und deswegen sind natürlich diese Widgets äußerst beliebt. Viele haben aber ein Problem, dass sie riesig sind und zu viele Ressourcen brauchen. Hier ist die Downloadgröße gerade mal 563 Kilobyte. Ja, ihr habt richtig gehört, Kilobyte. Das muss man heutzutage wirklich noch dazu sagen. Heißt also effektiv programmiert. Es gibt sich nicht ab mit allen möglichen Krams, der das alles überfrachtet und überlädt, sondern man hat die vernünftigen Funktionen alle drin. Man kann direkt von einem Widget auch einen neuen Kalendereintrag erstellen. Das heißt, man drückt oben auf ein Plus und dann wird eben die Kalender-App geöffnet und man kann einen neuen Termin eintragen, ja, funktioniert alles recht gut und so ist das also wirklich eine runde Geschichte und deswegen auch mal ein Widget App der Woche. Übrigens ist das ein Entwickler, der in Karlsruhe angesiedelt ist, ja, also auch hier vielleicht mal wieder etwas, darf man ja vielleicht mal sagen, ja, etwas, wo man keine Angst haben muss, dass die Daten irgendwo anders dahin wandern, ja, vielleicht, ja, aber auf jeden Fall schön zu sehen, dass es auch noch ein paar wenige Entwickler hier im Lande gibt, ja. Ja, warum nicht, ja, bin ja schon froh, wenn es europäische Entwickler sind, aber hier Karlsruhe, boah, sympathisch, ne, ja. Websites könnt ihr euch ja auch mal anschauen, ist ein Blog. Die haben noch ein paar andere lustige Apps gemacht. Übrigens Terminal, nein, Rebirth gefällt mir übrigens sehr, sehr gut. Lustig. Gut, also dann, Link findet ihr natürlich hier. Calendar Widget nennt sich das Ganze, ist kostenlos. Ja, funktioniert super. Gut, dann sind wir am Ende vom Uncast für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Informationen habt, nur her damit. Kritik ist auch willkommen. Google Plus Uncast oben eingeben, dann findet ihr die Uncast Community. Könnt mir auch eine Mail schreiben, ganz klar. Und die ganzen Links und Informationen dieses Mal wieder sehr, sehr wichtig, weil es doch einiges ist, was nochmal zum Nachlesen animieren sollte. Findet ihr dann unter uncast.thenetcast.com. uncast.thenetcast.com. Und bitte immer an die Mehrzahl denken, ja, thenetcast.com, sonst landet ihr irgendwann das da. Also danke fürs Zuhören, habt eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! And volumes ribble that world.